Versucher. Nein, wären es die Kostbarkeiten auch der ganzen Welt. Nicht rühren. Wenn ihr mir vorher nicht schwört, von dieser einzigen Gelegenheit, dergleichen euch der Himmel nicht zweimal schicken wird, Gebrauch zu machen. Gebrauch? Von was? Gelegenheit? Wozu? Oh, stellt euch nicht so fremd. Mit kurzen Worten, der Tempelherr liebt Rächer. Gebt sie ihm. So hat doch einmal eure Sünde, die ich länger nicht verschweigen kann, ein Ende. So kommt das Mädchen wieder unter Christen, wird wieder, was sie ist wieder, was sie ward. Und ihr habt mit all dem Guten, das wir euch nicht genug verdanken können, nicht Feuerkohlen bloß auf euer Haupt gesammelt. Doch die alte Leier wieder? Mit einer neuen Seite nur bezogen, die, fürcht ich, weder stimmt noch hält. Wieso? Mir wär der Tempelherr schon recht. Ihm gönnt ich Rächer mehr als einem in der Welt. Allein, nun habe nur Geduld. Geduld? Geduld ist eure alte Leier nun wohl nicht. Nur wenig Tage noch Geduld. Sieh doch, wer kömmt denn dort? Ein Klosterbruder? Geh, frag ihn, was er will. Was wird er wollen? Sie geht auf ihn zu und fragt. So gib, und eh er bittet. Wüsste ich nur dem Tempelherrn erst beizukommen, ohne die Ursache meiner Neugier ihm zu sagen. Denn wenn ich sie ihm sag, und der Verdacht ist ohne Grund, so habe ich ganz umsonst den Vater auf das Spiel gesetzt. Was ist's? Er will euch sprechen. Nun, so lass ihn kommen und geh indes.